vorletzter schöner Tag auf Erden, auch wenn der Konflikt alte versus neue Welt mehr und mehr offensichtlich wird. So hat es der Direktor des Noblen Alanis Instituts für angewandte Wissenschaften, Regis Fekte, doch geschafft, diesen aus seinem Kollege weitestgehend herauszuhalten. Seine Schule kümmert sich primär um die Bildung. Sie stellt damit ein unabhängiges Bollwerk dar. Freilich gibt es Fraktionen. Da wäre zum Beispiel Lubomir Liv und seine Mehlgang zu nennen. Populär ist sie, auch weil kein geringerer als der Sohn der Regentin, Harold zu Westab, diesem Kreise mehr als nur nahe steht. Dann gibt's die sich Raushalter und Durchschlängler, aber wie überall kann man diese getrost vergessen. Auf der anderen Seite des Spektrums tummeln sich die liberalen Freidenker im Interspeziesunterricht. Prachtexemplare dieser Gattung kennen wir allzu gut. Was schleicht denn da für eine Bande um die Ecke? Ein junger, drahtiger Ruber, er mag um die 15 sein, textet gerade heftig seine Klassenkameradin zu. Mit Armen und Beinen wuchtelt er dabei. Das angesprochene gleichaltrige exotische Mädchen hebt beschwörend die Hände neben ihren Kopf. Es ist Bart Garabetsch, Abon, angehende Diplomatin aus der östlichen Provinz Xonbur hier auf dem Rive. Direkt hinter den beiden läuft ein gut aussehender Junge, wahrscheinlich ein Klassenkamerad. Er schüttelt leicht den Kopf. Es handelt sich um Prinz Henley zu Westerburg, einer der wenigen Schüler vom anderen Stern, des 0.82 Lichtjahre entfernten Indie. Er trägt die Haare nun etwas wilder gestuft, die dunkelroten, leicht silbrig glänzenden Strähnen in seiner schwarzen Mähne-Signatur, ebenso wie seine strahlend schönen weinroten Augen. Zum letzten Mal, Svino meint Bart Gara an die Adresse ihres Zapplings gegenübers, auch wenn wir dieses Jahr nur zwei gemeinsame Fächer haben, kannst du das mit dem Referat vergessen. Bla, blu, Pappelbob, wagt der Angesprochene zurück, was vor du Angst haben hast. Einfach ist's ganz schön, Svino, schnappt Bart Gara genervt zurück, keiner macht ein Doppelreferat in diesem neuen Fach. Erstmal abwarten, um was es in pur Position eigentlich geht. Sie macht eine Pause, außerdem ist mir heute noch ganze 3 Jahre später unsere Interregionskatastrophe noch wach im Gedächtnis. Zfinisch ist entgeistert Unglück, was? Schön, was ist's gewesen, doll ab dafür, Patgara winkt ab. Zfinisch zieht daraufhin eine Grimasse rüber. Dann strecken sie sich gegenseitig die Zunge raus. Bart Karabetsch, Abon ist mittlerweile stolze 15, außer Zfinisch schafft das keiner mehr. Henley schlurft derweil hinterher und murmelt, was sich liebt, aber dies bleibt den beiden Hitzköpfen in der Eifer des Gefechts verschlossen. Ja, die beiden Streithälse sind so vertieft, dass sie nur wenig von ihrer Umwelt mitbekommen. Normalerweise hat das die kluge Patgara besser im Griff. Gerade biegen sie um die Ecke in einen größeren Raum ein. Oh nein, da vorne, in der Aula steht auch sie, Margot Rottweil, mit ihrer Gang, ihres Zeichens Intimfeindin Patgara Batch, Abons inklusive deren Anhang. Heute also, keine Woche nach Unterrichtsbeginn, das erste unausweichliche Aufeinandertreffen. Margot setzt eine grässliche Fratze auf, triumphierend trötet sie an ihre Klone gewandt, da seht mal, hier kommt das neueste Liebespaar. Süß, wie sie sich kappeln. Das schallende Gelächter ihrer Drohnen lässt die Aula fast erzittern. Aber die ein oder andere aus der Traube blinzelt auch blöd in Richtung Henley. Eine einzelne winkt sogar zaghaft. Bart Karaindes lässt die Schultern hängen und murmelt auch das noch. Ich hätte besser aufpassen sollen. Sie bleibt stehen, die schreckliche Margot ist jetzt nur noch etwa 10 Meter von unserem Trio entfernt. Selbst Zfinisch schaut mittlerweile in ihre Richtung. Margot brüllt, macht ruhig weiter, ihr Lieben. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Bekloppter als du kann es nur schwer werden. Dein liebliches Trümmerschwein mit seinem Riesenrand ist genau der passende für dich. Wieder lautes Gelächter der Drohnen. Zfinisch quackt, dumpf, kuhblöde bist du. Weiß jeder alles. Oho, ho, murmeln einige Jungs aus Margots Gang darauf hin. Margot ergreift erneut das Wort, halt dein Maul, Toilettenputzer. Schaut zu, dass du zurückgehst, wo du hergekommen bist. In den Sumpf, du Opfer. Henley und Bart Gara linsen sich an. Sie sind kurz davor einzuschreiten, doch diesmal ist Zfinisch schneller. Mit einem einzigen Satz springt er die 10 Meter rüber ins Feindesland, entreißt einem Nachbar die Cola und schüttet sie Margot über den Kopf. Geschickt dreht er sich dann um 90 Grad und hüpft mit einem erneuten Satz heim zu den Sandeln. Wie ein begossener Pudel steht nun Margot in ihrer ganzen Fülle da. Die süße Cola zusammen mit all dem Gel in ihren kurzen Stoppelhaaren ist eine Giftmischung, an der sie noch eine Weile Freude haben wird. Zeit für die Aula einzugreifen, alle Zeugen, egal welcher Jahrgangsstufe, fangen aus vollem Herzen an, sie auszulachen. Einige zeigen sogar mit dem Finger auf sie. Der absolute Brüller, die nächste schallende Ohrfeige. Selbst aus ihrer eigenen Gang hat der eine oder die andere ein Schmunzeln aufgesetzt. Keine Chance also für einen Gegenangriff, wütend wischt sie sich mit der Hand die Cola aus dem triefenden Gesicht. Anschließend huscht sie mit verzerrter Fratze so schnell es geht aufs Klo. Ha? Lektion lernen gelernt haben hat sie. Drückt Zfinisch der Ruber gerade noch aus, bevor er von Henley und Bart Gara stürmisch umarmt wird. Sie reißen ihn fast zu Boden. Auch sie lachen sich wie die versammelte Meute, fast halbtot.